das Bierchen sehen, fremder weißer Mann. Eine bunten, bunte Pflanze, Papaio. Willst du durch die Gärten gehen, fremder weißer Mann? Wo die schlanken Mädchen tanzen, Papaio. Die Blumen pflücken, Blumen pflücken, Blumen pflücken. Zick, zick, zick, zick, zick, zick, zick, zick, zick, zick, zick, zick, zick. Du bist so lieb. Du bist so schön, du wirst mir heut noch den Kopf verdrehen. Du bist mir fremd und doch so nah. Du bist das Schönste, was ich je sah. Oh, du geliebtes, süßes, kleines, zartes China-Girl. Mir bricht mein armes Herz, warum bist du kein Wiener Girl? Du bist so lieb, du bist so schön, mein süßes Püppchen, auf Wiedersehen. Du bist so lieb, du bist so schön. Kleines, zartes China-Girl, mir bricht mein armes Herz, warum bist du kein Wiener Girl? Du bist so lieb, du bist so schön, mein süßes Püppchen, auf Wiedersehen.